Herzlich willkommen beim Nerd Nerd Nerd Podcast, der diskordianische Nerdgedöns Podcast. Bei mir ist der Steffen. Nein, du bist bei mir, aber ich bin bei dir. Wir sind beieinander. Guten Tag. Du bist hier der Nerd. Ich bin hier der Nerd. Ich bin die Kathi. Du bist die Freundin vom Nerd. Genau. Und wir machen jetzt gerade eine neue Folge für den Japanuary. Das müsste Folge 5 sein, wenn ich richtig mitgezählt habe. Oder schon Folge 6? Folge 6? Nee, 5. Nee, 6. 6? 6. Lass mich gleich mal nachgucken, weil das ist, glaube ich, 6. Was machen wir mit dem Rest vom Januar? Es ist schon der 21. Na gut, okay. Also wir haben noch ein bisschen was vor uns. Mhm. Was ich ja ganz faszinierend finde, dass ich den Japanuary mit irgendwie, ich glaube, 8 Filmen angefangen habe. Ja. Und dass ich zwischendurch alleine Filme gucken würde, die ich nicht auf die Liste draufgepackt habe, davon war ich schon ein Stück weit ausgegangen. Mhm. Wenn man sich die Liste jetzt anguckt, die ist derartig vollgepackt mit Kram. ja. Und wir waren heute im Kino, wir haben Your Name geguckt. Genau, wir haben die Liste umgeschmissen ein bisschen und uns Karten für Your Name gesichert. Im zweiten Anlauf. Also die ersten Termine waren derartig überrannt, dass die Kinos hingegangen sind, also zumindest ein paar, und Zusatztermine eben bereitgestellt haben für den Film, was sich in meinen Augen zumindest hier in Stuttgart nicht ausgezahlt hat. Also das Kino war extrem leer. Was ich persönlich sehr angenehm finde, wobei richtig, eine Labertasche war trotzdem drin. Ja, so ein paar Kinder waren unten, aber die hatten dann irgendwo so nach dem ersten Drittel dann auch die Klappe gehalten. Gott sei Dank. Ja. Genau, wir sind beide mit so ein bisschen... Ich bin mit gemischten Gefühlen reingegangen. Mhm. Ich kann auch gleich mal so ein bisschen meine Erwartung erklären. Und ich bin wirklich sehr skeptisch in diesen Film gegangen. Nicht, weil ich einen schlechten Film erwartet hätte, das auf keinen Fall. Wie soll ich das vorher bewerten, bevor ich glaube, nicht mal einen Trailer gesehen. Mhm. So, von daher, ich bin auch in dieses ganze Hype-Ding eher so ein bisschen reingestolpert. Weil ich den Film so erstmal gar nicht auf der Kette hatte. Ich hatte auch nicht vor, während des Japanuaries noch mal ins Kino zu gehen. Deswegen war alles so komplett abwegig für mich. Aber für mich stellt sich die Situation so ein bisschen wie folgt dar. Der Film ist von 2016. Mhm. Das heißt, der hatte auch schon so ein bisschen Zeit zu schwelen. Ja. Und in der Zeit ist da so ein kleiner Hype drüber entstanden. Und ich habe immer ein Problem damit, wenn so... Und ja, die Anime-Fans mögen das manchmal vielleicht nicht hören, aber Anime ist halt immer noch irgendwo Nische. Mhm. Genauso wie Manga und Comics auch weiterhin immer noch Nische sind. Das mag man als Comic-Fan und Manga-Fan vielleicht selber. Und ja, Mangas setzen ganz viel um, weiß ich, interessiert mich nicht. Wird halt immer noch vielerorts belächelt und so in der weswegen gibt's diesen Oberbegriff Graphic Novel, wenn Comics nicht Nische wären. So, ja. Ne? Und eben innerhalb dieser 2 Jahren hat's dieser Film eben geschafft, ins Feuilleton zu kommen und da so ein bisschen hochgeschrieben zu werden. Und daher kam eben meine Skepsis. Wenn so ein Nischenprodukt ins Feuilleton kommt, dann weißt du, okay, irgendwer ist auf aufmerksam geworden, hat drüber angefangen zu berichten und hat das Ding so ein bisschen einem breiteren Publikum vorgestellt, woran nichts schlimm ist. Im Gegenteil, wenn eine Nische ein bisschen mehr sichtbarer wird, ist das in jedem Fall was Gutes. Aber ich finde, gerade solche Filme oder solche Medien grundsätzlich sollte man immer mit einer gewissen Distanz auch betrachten. Das war so meine Herangehensweise auch an diese Vorstellung heute. Ja, zumal meine Erfahrung mit Feuilleton besprochenen Dingen ist eher aus dem Bereich Kinder-Jugendbuch oder auch Fantasy-Literatur, was ich ja eher beobachte, dass das, wenn dann eher so die massentauglichen Sachen ja. sind, wo die eingefleischten Fans halt sagen, ja, es ist nett, es ist nicht schlecht, aber es ist halt jetzt eigentlich nicht die Königsklasse dessen, was wir hier eigentlich betreiben. Weshalb ich da auch immer ein bisschen skeptisch bin, wenn, wie du sagst, Nischenprodukte... Und genau, mit der Einstellung bin ich reingegangen. Ich habe einen durchschnittlichen Anime erwartet. Wir haben jetzt in den letzten Wochen, da hatte ich viele Anime auch gesehen und gucken ja auch nebenher immer so ein bisschen Fernsehserien aus dem Anime-Bereich, also jetzt gerade auch mitten in Digimon Tamers irgendwie, Dinge, die Anime überhaupt erstmal salonfähig gemacht haben ja. in Deutschland. Da gehört Digimon definitiv dazu, weil du musst halt erstmal irgendwo anfangen, einen Erstkontakt haben. Aber ich habe einen sehr durchschnittlichen Anime erwartet und vielleicht auch bekommen? Ich weiß es nicht. Klären wir vielleicht im Laufe der Sendung. Hoffe ich, dass wir das klären können. Dafür sind wir ja hier. Dafür sind wir hier. Möchtest du zusammenfassen? Soll ich machen? Ich versuch's mal. Es gibt 2 Jugendliche, junges Mädchen namens Mitsuha. Und einen Jungen namens Taki. Mhm. Mitsuha wohnt irgendwo auf dem Land. Taki wohnt in Tokio. Und irgendwann stellen die beiden fest, die tauschen ein paar Mal die Woche den Körper und leben dann so für einen Tag oder 2 im Körper des anderen, auch im Leben des anderen, können sich dann aber anschließend auch nicht wirklich daran erinnern. So ein bisschen wie so ein Traum, der noch so einen Moment nachhallt, wissen aber auch nicht wirklich, was der andere dann gemacht hat. Ich glaube, darauf kommt es an. schaffen es dann aber nach einer Zeit, sich abzusprechen, so über Handy und Notizen und all das, damit der andere im Leben des jeweils anderen eben keinen Mist baut. Mhm. Und irgendwann kriegen sie dann aber auch so ein bisschen den Drall, sich treffen zu wollen. Und also schaffen es auch während der Laufzeit jeweils das Leben des jeweils anderen so ein bisschen positiv auch zu verändern. Also gerade Mitsuha hinterlässt in Takis Leben einen sehr positive, sehr positiven Eindruck. Taki wird vielleicht ein bisschen, weiß ich nicht, bescheidener. Also ich glaube, das kann man ganz gut beschreiben. So. Mhm. Und irgendwann haben sie dann eben auch so den Dreh, die wollen sich treffen. Und das ist dann so eben die Handlung des Filmes. Also das erste Drittel, die erste Hälfte ist eben so dieses, wie kommen sie mit diesem Alltag klar? Genau. Und im weiteren Verlauf geht es dann eben auch darum, so, ja, wir treffen uns, wie treffen wir uns, können wir uns überhaupt treffen? Und die ganzen Quälereien damit. Weil halt irgendwann dieses Körpertauschen auch aufhört. Genau. Sehr plötzlich. Und Taki weiß gar nicht, woran das liegt. Und er erreicht sie am Handy auch nicht. Und hat ja ihre Nummer und weiß gar nicht, warum er sie nicht erreicht plötzlich. Wir geben an der Stelle auch mal eine Spoilerwarnung aus. Weil der Film ist jetzt, ich weiß, gibt zwar längst auf Blu-ray und man, wie gesagt, seit 2006 ist, man wird die Möglichkeit haben, den irgendwo gesehen zu können. Aber wer ihn jetzt eben noch nicht gesehen hat, hier die Spoilerwarnung. Also bei so ganz neuen Hype-Dingern bin ich schon bereit, mal eine Spoilerwarnung auszusprechen. Ja. Ja. Ansonsten, wenn wir irgendwelche 40 Jahre Godzilla-Filme besprechen, spreche ich keine Spoilerwarnung mehr aus. Godzilla macht die Stadt kaputt. Entschuldigung. Ich muss tatsächlich sagen, dass der schlechteste Toho-Film aller Zeiten war, weil es war kein Godzilla dabei. Aber echt mal, weil die Stadt war kaputt. Stadt war kaputt. Ja, nee. Wow, sah der Film gut aus. Mhm. Scheiß die Wand an. Mhm. Das war, also, was man vom Anime im Normalen gewohnt ist, es war nicht so flach, es war so ein bisschen räumlich, also die Kamera konnte sich wirklich in den Bildern so ein bisschen bewegen, klar CGI, also sehr viel großer CGI-Aufwand, sehr bunt, wunderschön, Animation für ein Anime halt gewohnt hackelig, also wenig Frames. Ja. Das sind zum Teil weniger als 15 Frames die Sekunde bei den Figuren, das hat man hier auch gesehen. Ja. Was ich also auch jetzt auf der Kinoleinwand entsprechend anstrengend fand. Und das ist für mich auch so ein bisschen so der Punkt, wo der Film ja auf der einen Art optisch sehr, sehr hübsch ist und auch wirklich, wirklich sehr opulent ist und auch wirklich so ein Eye-Opener, hätte ich fast gesagt, so ein Eye-Catcher ist. Mhm. Aber die Animation der Figuren zwischendurch schon wirklich ist, wo man denkt so, haha, schon ein bisschen Standkino. Manchmal so ein bisschen so Daumenkino, hätte ich fast gesagt. Ja, an manchen Stellen schon. Hat für mich tatsächlich wettgemacht mit den tollen Landschaften, die sie hatten und sowas. Also da waren sehr schöne Panoramabilder einfach dabei und ähnliches. Ich habe diesen gelb-orange-roten Herbstwald wunderschön gefunden. Was ich sehr schön fand, war das Licht-Schattenspiel, das sie an vielen Stellen hatten. Das stimmt allerdings. Richtig toll gemacht. Und das hat den ganzen flachen Bildern doch eine sehr Räumlichkeit eben auch geboten. Also da hast du natürlich diese flachen Anime-Figuren gehabt, die dann aber in so einem Raum standen ein Stück weit. Mhm. Das habe ich schon viel schlechter gesehen. Definitiv. Ja. Mir hat generell gefallen, wie die Umgebung dargestellt wurde. Also es waren mal nicht die steril aufgeräumten japanischen Zimmer, die Kinder da hatten, also die Jugendlichen, sondern es waren Jugendzimmer. Ja, in der Vorschau haben wir so einen komischen Animationsfilm zu drei Aliens gesehen. Oh Gott. Der so unfassbar flach war und uninteressant. Der Trailer sah schon uninteressant aus. Mhm. Ich weiß nicht, wie der heißt. Aber das war das exakte Gegenteil, das exakte Negativbeispiel dafür, wie man einen Film uninteressant und flach eben gestalten kann und your name is also optisch derartig opulent, dass es einfach die Hose aussieht. Ja. Und verleiht eben auch durch die ganze Umgebung tatsächlich seinen Figuren noch mehr Charaktertiefe, auch was ich sehr schön finde. Also weil die Figuren müssen sich auch in der Welt bewegen, also nicht selten strumpeln sie durch die Gegend und fallen über sich selber und oder rempeln andere Leute an. Und das wird einfach dadurch, dass du die Figur irgendwo in einem Raum verorten kannst, wesentlich nachvollziehbar auch ein Stück weit. Genau. Figuren. Der ganze Film ist ein bisschen aus der Perspektive von Mitsuha erzählt. Ja. Es ist sie, in dessen Körper Taki zuerst aufwacht und sie wacht natürlich auch gelegentlich in seinem auf und muss ein bisschen sein Leben erforschen, aber er kommt da schon relativ schlecht weg. Also man erfährt wenig über ihn und das ist ein bisschen ärgerlich. Also er ist praktisch nur so ein bisschen so das Plot-Device, der die Handlung so ein Stück weit am Laufen hält. Aber sie ist diejenige, über die man alles erfährt. Und das finde ich ein bisschen schade. Also ich hätte mir ein bisschen mehr gleichwertige Erzählung der beiden Figuren gewünscht. Ansonsten sind das wirklich durch die Bank weg. Mhm. Also alle Figuren mega sympathisch nachvollziehbar. Ja. Selbst der Bürgermeistervater von Mitzwa ist zwar ein ziemliches Arschloch, also das muss man schon sagen, aber die Figur ist nachvollziehbar erzählt irgendwo. Und einen großen Verlust erfahren, hat mit der Familie seiner Frau eben wenig zu tun gehabt und hat sich von der dann auch entfremdet ein Stück weit. Ne? Genau. Also ich kann es mir so erklären, dass Mitsuha den ersten Teil des Films vor allem trägt, bis dieses Körpertauschen aufhört. Ja. Weil du mit ihr ja auch mitfiebern sollst letzten Endes. Du sollst ja um sie Sorgen machen, das heißt, du musst sie auch einen Ticken besser kennen. Oder beziehungsweise... Also du musst mit ihm mitfiebern, dass er sie auch tatsächlich findet und dazu musst du mit ihr eine Identifikation haben, so meinst du das wahrscheinlich. Genau, ja, so meine ich das, genau. Ja. Also du willst du willst wissen, was mit ihr los ist und um wissen zu wollen, was mit ihr los ist, warum dieser Körpertausch auch nicht mehr stattfindet und warum er sie nicht erreicht auf dem Handy und alles, musst du sie erstmal ins Herz geschlossen haben, ein Stück weit. Und das passiert eben dadurch, dass du sehr viel aus ihrer Perspektive erfährst und aus seiner immer eher so die Gags. Also es war natürlich Körpertausch, junge Mädchen, klassischer Gag drin. Also, dass ich morgen erstmal die Hupen packt, ne? Ja. Und ich weiß, dass ich da, also ich habe im Feuilleton, in Anführungszeichen, eben auch gelesen in verschiedenen Artikeln, auf verschiedenen seriösen Nachrichtenzeitungen, dass sich genau daran gestört worden ist, wo ich denke, entschuldige mal, wenn ihr ein pubertierendes Kind seid, natürlich fasst ihr erstmal überall hin. Ja. Besonders als Junge, also der natürlich sexuell komplett unerfahren ist oder auch sehr neugierig ist, und er macht das also in ihrem Körper auch sehr ausgiebig. Also das ist, wacht morgens auf, die kleine Schwester kommt rein und er sitzt da knetend und ist total so. So, ich finde das schon nachvollziehbar. Und abgesehen davon fassen sich Frauen selber auch relativ häufig an die Brüste. Das ist dann auch ein Mythos, den man mal aufklären könnte. Und das finde ich zweitens auch tatsächlich schade, dass man das umgekehrt bei ihr nicht so gesehen hat. Weil ich glaube, wenn ich aufwachen würde im Körper von einem Jungen oder einem Mann, ich würde erstmal anfangen zu masturbieren. Ich weiß es nicht. Also man hat ja kurze Szene, wo sie aufwacht und an sich runterguckt und dann ganz angeekelt ist auch ein Stück weit. Ja. Und ich kann das auch nachvollziehen, weil ich finde den männlichen Körper aus eigener Erfahrung sehr funktionell und wenig ästhetisch. Das ist irgendwie so, keine Ahnung. Ja, aber also bei mir wäre es, glaube ich, also ich kann verstehen, dass sie eben erstmal auch so ein bisschen angeekelt ist. Ja. Wobei angeekelt vielleicht nicht das ganz treffen. Eher irritiert auf eine auch. Unangenehme es ist ja, Art. Es ist ja auch eine Identifikationsfindung oder Identitätsfindung, das richtige Wort. Genau. Die beiden durchmachen müssen und die müssen eben damit klarkommen, was zu sein, was sie seit der Geburt nicht gewesen sind. Ne? Genau. Ein anderes Geschlecht zu haben, was man eben, also nicht mit einem Geschlecht geboren zu sein, das man nicht akzeptiert, also eben Transgender zu sein, sondern eben auch ein Geschlecht zu haben, was man eben nicht haben möchte. Mhm. Das ist, glaube ich, das stelle ich mir sehr irritierend vor. Ja. Weil man ja auch in ganz andere, das merken beide relativ zügig, in ganz andere Erwartungshaltung reingesetzt wird. Mhm, auf jeden Fall. Aber ich kann tatsächlich, also ich hätte gesagt, ich wäre tendenziell eher neugierig darauf, wie sich das anfühlt. Ja, gut, ganz ehrlich, also ich habe das mal schon mal erzählt, glaube ich, Lieblingssequenz in einem französischen Film, wo mehrere befreundete Paare Urlaub am Meer machen und die Frauen sitzen bei dem Picknick zusammen und die eine sagt so, ich wüsste zu gerne mal, wie sich ein männlicher Orgasmus anfühlt und die andere sagt so, ich wüsste gerne, wie sich ein weiblicher Orgasmus anfühlt und ich musste so lachen. Also ist so diese Neugier, wie fühlt sich das an? Das würde ich ausprobieren. Die Aussage, die du gerade getroffen hast, habe ich von vielen Frauen gehört. Also es ist nicht das erste Mal, dass ich das höre. Ich kann das halt wenig nachvollziehen, weil ich weiß aus Erfahrung, dass sich ein männlicher Orgasmus weniger toll anfühlen muss als ein weiblicher. Männer, wir sind einfach echt derartig under-equipped. Das ist derartig. Das stimmt. Fand ich aber, wie gesagt, also was du auch schon gesagt hast, es ist nachvollziehbar. Es ist absolut nachvollziehbar und sympathisch gezeigt, auch wie die beiden, wie er auch nicht anders kann. Also es gibt eine Szene, wo er sagt, ich sollte es ihr zuliebe nicht tun. Und zwei Sekunden später reißt die kleine Schwester wieder die Tür aus und sitzt da und knetet sich wieder die Titten. Allein diese Wiederholung, dass die kleine Schwester reinkommt und ihn zusammenschreit, und sie zusammenschreit, Schwester zusammenschreit, knetet sich wieder deine Titten, oder Brüste in dem Fall. Allein diese Wiederholung wird das einfach irgendwann derartig witzig. Ja. Es ist so großartig. Ja. Ja. Ich weiß es nicht, am Ende gibt's da irgendwann so diesen Bruch und es kommt so raus, dass dieses ganze Dorf bei einem Meteoriteneinschlag im Grunde genommen draufgegangen ist und im Grunde genommen hat es keiner überlebt. Also ein Drittel der Dorfbevölkerung ist verschwunden oder der Stadtbevölkerung ist getötet worden. Und Taki muss das also wirklich, also irgendwann hört das auf und er fängt an nachzuforschen, weil er eben auch immer dieses Dorf sieht und so. Ich fand es ein bisschen komisch, dass die in keiner Sekunde bei diesem Tausch gemerkt haben, dass die in unterschiedlichen Jahren sind. Und ich fand es auch sehr vorhersehbar, eben weil du auch diese Sequenz hast, wo Mitsuha ihm dieses Band gibt. Und das ist ja das Erste, was du siehst. Ja. Und da ist mir relativ früh aufgefallen, okay, das muss dann auch zeitlich am Anfang stehen. Ja. Und alles, was danach kommt, eben auch dann am Anschluss. Mhm. Also zumindest für ihn. Mhm. Für sie ist es halt jetzt Zeit, sag ich jetzt mal. Mich hat das Ganze so ein bisschen, also so ein bisschen an dieses Haus am See erinnert. Ja, dieser Sandra Bullock, genau. Keanu Reeves Film. Ja, die Thematik ist eine ganz ähnliche, so einer ist ein Stück voraus. Da ist die Auflösung ja auch die gleiche, dass die beiden sich nicht finden können, weil sie auch in verschiedenen Zeiten wohnen. Ne? Genau, und auch da ist es halt so, dass dem einen Charakter was zu passieren droht, was potenziell tödlich endet. Genau. Und der andere dann eben das später mitkriegt, nachdem der Todesfall eigentlich schon eingetreten ist. Und dann versucht das zu verhindern, indem er Nachrichten schickt oder irgendwie kommuniziert, genau. Hier, das wird passieren und du musst das verhindern. Das ist also sehr ähnlich, der Film. Weiß nicht, ob sich da, es gibt auch eine Buchvorlage, auf dem Your Name basiert, ob sich da das eine mit dem anderen in irgendwann inspiriert hat, kann ich jetzt nicht sagen, habe ich nicht nachrecherchieren können. Möglicherweise ist das so. Möglicherweise ist es einfach auch eine ähnliche Story, gibt's ja manchmal, dass da Storys. Ich finde allerdings, dass Your Name das wesentlich besser erzählt hat. Auf jeden Fall, allein schon deshalb, weil die Großmutter dabei ist, die diese schöne Geschichte, Mubossi ist das Wort, glaube ich? Masubi? Masupilami? Huba, huba. Jedenfalls erzählt sie eben, dass alles miteinander verwoben ist und alles sich miteinander verweben kann. Also die klöppeln da solche Bänder, knüpfen Bänder, das ist so eine lange Tradition. Niemand weiß mehr so ganz genau, wo sie herkommt, weil die Schriftrollen verbrannt sind. Aber wir müssen die Tradition aufrechterhalten. Das war so der Moment, wo ich innerlich so Facepalm hatte. So, ich weiß nicht mehr, warum ich mache, aber ich mach's, weil es Tradition ist. Aber das ist auch so ein bisschen so diese Fallhöhe, mit der Film ja auch kämpft. Also Mitsuha möchte ja unbedingt nach Tokio. Sie hat keinen Bock mehr auf dieses Land leben, diese Tradition. Mhm. Immer auf dieses Reis kauen, ausspucken, gerne lassen. Sie findet das mega eklig. Ja. Und ist aber eine alte Tradition eben. Diese erste Götterkaureis. Göttermundsake, genau. Also wird im Grunde gekaut, ausgespuckt und dann fängt er an zu gären. Und sie findet das also mega eklig und mag das überhaupt nicht und sie möchte einfach nach Tokio, wohingegen man merkt, dass Taki schon ein Stück weit auch mit diesem Stadtleben so ein bisschen, der ist dem Ganzen müde geworden. Ja. Also auch der Kontakt zu seinen Kolleginnen, seiner Vorgesetzten, die er so ein bisschen verknallt ist, zumindest bis er dann irgendwann Mitsuha, das ist auch noch nicht kompliziert, kennenlernt. Und das verliert sich eben auch die er und seine Vorgesetzte haben auch eine wirklich schöne Geschichte. Also das wird auch am Rand viel erzählt. Auch die Freunde, Freundinnen von den beiden werden toll eingeführt und haben meiner Meinung nach, ich finde fast die Nebenfiguren kriegen mehr Profil als Taki. Das finde ich sehr schade. Das stimmt. Taki ist relativ blass in vielen Stellen. Und ist wirklich eher so ein bisschen so das Plot-Device, um dafür zu sorgen, dass es am Ende doch anders ausgeht, als es. Weil er schafft es dann. Ja, wir haben eine Spoilerwarnung ausgesprochen. Ja. Er schafft es halt irgendwann, die Zeit auch zu verändern. Also dadurch, ähnlich wie es eben beim Haus am See ist, wo sie es dann auch hinkriegen, dass dieses Ereignis nicht passiert, schafft das eben dann Mitsuha, meine Fresse, eben auch dann so weit zu informieren, dass sie nach einem Kampf, das ist nicht mal eben, oh, übrigens, dir fällt ein Meteor auf die Stadt und alles ist geordnet. Sie muss richtig dafür ackern. Da geht auch einiges schief. Ja. Schafft es eben auch so, wie dann also im ersten Moment weiß man es erstmal nicht und es dauert auch so diese berühmte japanische halbe Stunde, bis man dann so dieses Happy End vor die Füße geklatscht kriegt. Ja. Dieses Happy End hätte es meiner Meinung nach nicht unbedingt gebraucht. Ich hätte es auch gut gefunden, wenn die beiden sich nicht gekriegt hätten. Hätte ich auch, also da war ich auch so ein bisschen so dieses, naja, das ist jetzt wirklich so Publikumsservice so ein bisschen, was den Film vielleicht auch zu einem mainstreamigeren Film macht. Also es ins Feuilleton geschafft hat. Es gibt so eine kurze Zeit der Ungewissheit, wo man nicht wirklich weiß, ob es sie noch gibt, wo er dann alleine auch im Bild ist und so ein bisschen, also dieser Traum, den die beiden hatten, verliert sich so ein bisschen, er kann sich kaum noch daran erinnern, so irgendwie nochmal 5 Jahre später. Genau. Irgendwie, wo er nochmal mit ein paar Freunden unterwegs ist und die Glückszahl 8 Jahre dann insgesamt nach dem Kometeneinschlag guter Einwand. Ich habe mich erst gewundert, warum dann 8 und dann fiel mir wieder ein, ach ja, 8 ist ja eine Glückszahl in Japan. Deswegen dann wahrscheinlich nochmal auf diesen Unglücksfall auch mal hingewiesen worden ist. Ne? Weil der, also die Stadt ist zwar kaputt, aber tatsächlich wurde dank Taki und Mitsuha eben die Bevölkerung komplett gerettet. Also weitestgehend, ein paar sind zu Hause geblieben, aber so wie in den Medien eben berichtet, also wie es dann eben anders geworden ist, ging das vorher. Genau. Ich finde auch so die Art, wie die beiden das rausfinden, es ist halt, also die müssen halt erst ein paar Mal durch diesen Kreislauf durch, bis sie rausfinden, betauschen. Dann, dass beide dafür kämpfen müssen, erstmal rauszufinden, okay, das ist 3 Jahre in der Vergangenheit, da muss Taki richtig für kämpfen. Ja. Und auch dafür, dass die beiden sich treffen und dafür muss dann eben Mitsuha kämpfen, dass diese Evakuierung eben auch stattfindet. Das ist ein Kampf, den beide durchmachen müssen. Das ist nichts, was das würde in so einer Liebesschulze so niemals laufen. Das ist derartig komplex und großartig gewesen. Das fand ich richtig, richtig gut. Mhm. Eben auch mit dieser doch relativ langen Sequenz, wo man eben nicht so hundertprozentig sicher war, gibt es sie noch nicht. Und die treffen sich leider. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist für mich so ein bisschen so der Downer am Ende des Filmes. Ich hätte auch ein nicht-Happy End gut gefunden. Es hätte mich wahrscheinlich ähnlich berührt. Ja, vielleicht sogar noch ein Ticken mehr, einfach weil so diese Sehnsucht aufrechterhalten hätte, die ja beide angetrieben haben. Also der Film beginnt ja mit diesem, dass sie erzählt, dass sie manchmal morgens aufwacht und weint und nicht weiß, warum, und er auch irgendwie ähnliche Erfahrungen teilt mit den Träumen und so. Und das ist aber was beide antreibt auch, so ein Stück weit. Also zumindest wissen wir das von Taki, von ihr wissen wir das dann wiederum gar nicht mehr so sehr, weil sobald dieser zweite Einschlag vorbei ist und die Stadt gerettet ist, wissen wir über Mitsuha fast gar nichts mehr, was mit ihr passiert. Wie sie nach Tokio kommt, sie kommt nach Tokio. Aber ihre Freundinnen sind da, also Toshi und Tishi. Die hat auch einen sehr komplizierten Namen. Ich kann mir Namen in Filmen sowieso nicht merken. Bei Serien durch die regelmäßige Begegnung fällt mir das wesentlich leichter. Bei Filmen habe ich da echt ein Problem manchmal. Genau. Ich fand den Film sehr schön. Ich bin mit einer anderen Erwartung reingegangen, als ich rausgegangen bin. Also von daher hat der Film mich schon positiv überrascht. Ob es jetzt, wie ich schon vielerorts gehört habe, irgendwie der beste Film des Jahres im Januar ist, wage ich zu bezweifeln. Ich glaube aber, dass alles, was ich dieses Jahr plane zu sehen, daran nicht rankommt. Also ich habe eben im Kino schon drüber gesprochen, kurz. Also nichts von den Filmen. Ich will ja nur Superheldenfilme sehen dieses Jahr. Ich gehe nur für Superheldenfilme ins Kino, für nichts anderes. Weil ich für nichts anderes mehr Geld ausgeben möchte. Klammer auf, vielleicht gibt's hier da zu dem Thema bald mal einen Podcast. Kino und Superheldenmüdigkeit und das, ja. Genau. Vielleicht, das ist so eine Entwicklung, die ich im Moment ganz begrüße, dass versucht wird, so ein bisschen dieses japanische Kino zurückzuholen, was in Deutschland in den 60er, 70er Jahren schon sehr erfolgreich gewesen ist. Das hat sich über die Jahre eben, ich glaube, auch so durch diese Anime- und Manga-Welle so ein bisschen verloren, weil dann wieder so behauptet worden ist, nein, entweder ist es Kinderkram oder Sailor Moon oder Hentai. Also es gibt also wieder viel stärkere Vorurteile des dem japanischen Kino gegenüber, als es das mal gewesen ist. Ich begrüße das aber ein Stück weit. Und wenn es auch nur zwei Termine sind, an denen solche Filme laufen. Also Shin Godzilla letztes Jahr im Kino zu sehen, war auch eine absolute Erfahrung. Ich bin 32 und das war der erste Godzilla-Film, den ich im Kino gesehen habe. Also aktuell laufen. Es gibt natürlich die Möglichkeit, alte Godzilla-Filme nochmal im Kino zu sehen, wenn die dann von irgendwem ausgegraben und an die Wand projiziert werden. Das gibt's schon nochmal. Aber einen aktuellen Godzilla-Film in einem deutschen Kino zu sehen, das hat mich schon ziemlich mitgenommen. Und diese Digimon-Tri-Filme kommen ja zum Teil auch an Einzelterminen eben dann auch ins Kino. Der Trailer lief ja auch dann. Genau, Digimon-Tri 4. Die vierte Episode dann eben, die bringt KSM ja dann auch mit ins Kino. Und ich finde das schön. Das ist eine Rückbesinnung eben zum japanischen Kino. Klar, ne, Godzilla ist ein großer Name, Digimon ist ein großer Name. Da stecken dicke Firmen dahinter, die das auch vermarkten können. Aber auch das öffnet, also gerade, ich glaube, dass der Vorteil an diesen Dingen, diese Nischending, die ins Feuilleton geraten, die öffnen die Tür für neue, vielleicht auch kleinere Produktionen. Ja. Und dann machen es möglich, dass dieses Medium, ich will nicht Genre sagen, weil Anime ist kein Genre, aber Medium-Anime oder grundsätzlich das japanische Kino wieder ein bisschen, das ist ja auch so die Idee im Japanuary, das japanische Kino wieder ein bisschen sichtbarer machen in Deutschland. Genau. Ja, also ich auf jeden Fall, was das Ende angeht, hätte ich auch gesagt, also mir hätte es gereicht, wenn es an der Szene aufgehört hätte, wo sie im Zug nebeneinander herfahren, an zwei verschiedenen Zügen und sich sehen. Ja. So, dass sie sich hinterher noch finden müssen und durch den Bahnsteig, das hätte ich alles nicht mehr gebraucht. Das ist diese berühmte japanische halbe Stunde. Ja, das war mir einfach alles schon zu viel. Also dieses, es gibt einen Hoffnungsschimmer, dass sie sich vielleicht mal treffen, ich muss das aber nicht erzählt bekommen als Zuschauerin. Ja, das ist wahr. Da denke ich mir gerne auch mal meinen Teil selber. Generell finde ich es tatsächlich sehr schön, dass es die Möglichkeit gibt, sowas hier im Kino zu sehen, vermehrt, weil das tatsächlich selten geworden ist. Also wenn man hier Sachen sieht, dann sind das halt Pixar, Disney, bla, Animationsfilme oder ähnliches. Und da läuft dann ja auch, der große Scheiß. Und wenn er nur drei Wochen läuft, aber es läuft halt alles. Und wo ich dann denke, also ich. Das, was wir denn als Trailer gesehen haben. Ja, eben, ich weiß schon gar nicht mehr, wie der hieß. Oder dieser Emoji-Movie, der wird dann hochgepusht und vermarktet und hast du nicht gesehen. Ich gebe lieber 12 Euro für ein Ticket aus an einem Tag für einen Film, der vielleicht auch noch ein zweites Mal gezeigt wird, als nochmal 5 Euro für einen Scheißfilm auszugeben, sage ich ganz ehrlich. Deswegen gehe ich ja auch nicht mehr ins Kino, weil ich einfach die Gefahr sehe, einen Scheißfilm zu erwischen. Und setze mich hinterher lieber an den DVD-Player und gucke dann einen guten Film. Ne? Ja, auf jeden Fall. Weil ich weiß, dass es ein guter Film ist. Genau, auf jeden Fall. Gut, ich glaube, das war's zum Thema Your Name für heute. Ist ein Tag länger geworden, als ich gedacht hätte. Ist eine Empfehlung wert. Also wir haben jetzt ja natürlich nicht alles gespoilert, aber so ein bisschen so die Twists natürlich. Wenn ihr nochmal die Chance habt, ihn jetzt